Das Radio ist offiziell gestorben. Es lebe die Musik. Ab jetzt und für die nächsten 40 Minuten wird das Beste aus Lateinamerika gepodcast. Spitz die Ohren. Hallo Leute, herzlich willkommen zu der 28. Edition von Gepodcast. Es freut mich sehr, euch bei mir zu haben. Aus Würzburg, Bayern, nehmen wir heute auf. Und heute werden wir ein paar nette Überraschungen haben. Ah ja, natürlich, nicht vergessen, dieser Podcast ist auch auf Englisch und Spanisch verfügbar. Este Podcast también está disponible en castellano en www.podcastando.tk. This podcast is also available in English at latincasting.blogspot.com. Und jetzt gehen wir weiter zu unserer Sache, Musik. Und heute fangen wir an mit etwas, das wirklich, wirklich cool ist. Es geht um einen ziemlich jungen Kerl. Sein Name Arquímedes Reyes und er kommt aus El Salvador, das ist in Mittelamerika. Der ist sehr talentiert, aber der war sogar in verschiedenen Fernsehsendungen in anderen Ländern Lateinamerikas über die letzten zwei Jahre. Aber jetzt hat er auch angefangen, seine eigene Musik zu schreiben und aufzunehmen und es ist erstaunlich. Das Lied, das ich hier euch vorstellen möchte, heißt Me Queda Nada, also mir bleibt nichts übrig. Und es ist ein Duo mit einer Sängerin, Pamela Robin, auch aus El Salvador. Aus Chile, sorry. Aber es ist erstaunlich. Die beiden haben eine tolle Stimme, muss man sagen. Und das Lied ist wirklich genial. Ein bisschen mehr über ihn direkt nach der Musik. Sé que nunca hablamos de esto, puede ser muy tenebroso abrirse así. Deseo que supieras lo que yo sentía por ti. Hablamos tanto, tanto, y nunca tuve tu atención. Y ahora que te vas tan lejos, no puedo. Pone a prueba la voluntad que le ofrecí. Arquímedes Reyes. Me queda nada. Ich muss euch sagen, ich bin vom Lied so begeistert. Und diese Mandoline am Ende ist einfach der Wahnsinn. Ist wirklich, wirklich cool. Der Mann ist auch sehr, sehr nett. Ich habe mit ihm jetzt ein bisschen Kontakt über E-Mail. Der hat mich schon eingeladen, nach El Salvador zu gehen. Er hat mir eine Party besprochen. Versprochen. Und alles Mögliche, ne? Also sehr, sehr nette Leute alle. Und so talentierte Menschen habe ich so gerne hier in der Sendung. Und wenn sie auch dazu noch nett sind, dann ist perfekt. Also gut, Arquímedes war Student zwischen 2000 und 2005. Er hat damals internationale Beziehungen studiert. Und hat aufgehört, um nach Chile zu gehen, zu einem Wettbewerb von Sängern. Ja? Leider hat er nicht gewonnen, aber er hat die meisten Stimmen bekommen von den Zuschauern in der Geschichte der Sendung. Über 39.000. Er hat außerdem dieses Jahr zwei Preise bekommen in El Salvador. Einer ist neuer Künstler des Jahres und eigentlich zweimal das Gleiche, aber in zwei verschiedenen Plätzen. Einmal in der Feminine Radio, keine Kommentare, und La Prensa Grafica, El Salvadors größte Zeitung. Außerdem ist er jetzt auch Schauspieler. 2006 hat er angefangen, als Jesus zu spielen in Jesus Christ Superstar, die Version auf Spanisch von dem schon bekannten Show von Andrew Lloyd Webber. Okay, das war's jetzt. Jetzt ein paar Kommentare, was hier außerhalb meines Fensters gerade passiert. Wahrscheinlich habe ich es schon erwähnt, bei uns wird umgebaut. Die Fenster wurden ausgetauscht. Ach, verdammte Forsthüllerin auf Deutsch. Egal, wir haben neue Fenster. Und wir haben auch diese Riesenstruktur an der Wand, ne? Und Bauarbeiter laufen an meinem Fenster und ich wohne im dritten Stock. Also es ist ziemlich merkwürdig. Aber die haben jetzt gebohrt an der Wand seit 2 Wochen. Jeden Tag, jeden zweiten Tag eigentlich. Um 6.30 Uhr morgens. Also gut. Außerdem haben die meine Fenster dicht gemacht, total blockiert mit Kunststoff, ja, mit so einer Folie, weil sie auch gestrichen haben und die wollten nicht, dass die Fenster natürlich schmutzig werden. Aber dann habe ich keine Luft mehr bekommen, gar keine Luftbewegung hier drin. Das war so schrecklich. Ich war sehr, sehr kurz vorm Ersticken. Ersticken. Also, jetzt sind die fertig endlich. Aber inzwischen habe ich die wirklich gehasst. Ich wollte die wirklich töten. Mit meinen bloßen Händen und Zähnen. Also, ich habe auch kleinere Löcher an dieser Folie gemacht und die haben die immer dann wieder blockiert. Es ist teilweise verständlich, ne, weil die wollten nicht, dass das alles schmutzig wird. Und dann habe ich mir die Mühe gegeben, aus Pappe so ein Gerät zu bauen und in Stoff einzubauen, wo das Luft von unten reingekommen ist und es keine Möglichkeit gab, dass auch Farbe reinkommen könnte. Und ich habe es dann eingebaut und dicht gemacht und es war perfekt und sie haben es auch weggenommen. Dann habe ich wirklich Krieg angefangen. Dann habe ich jeder 20 Minuten ein neues Loch gemacht und sie sind gekommen und die haben es wieder zugemacht, so mit Tesafilm. Und wir haben so gespielt, bis das alles fertig war und die Folie weg war. Und jetzt habe ich wieder Luft, jetzt kann ich wieder atmen. Es ist so, so schön. Also ich liebe Sauerstoff, ey. Ich wusste es eigentlich nicht, aber ich bin verliebt in Sauerstoff. Jetzt gehen wir weiter. Ich habe eine kleine Umfrage gemacht, ihr habt auch teilgenommen. Und zwar, ich habe gefragt, ob ihr Interesse hättet, Reggaeton aus Rumänien zu hören. Reggaeton ist was rein Lateinamerikanisches. Es ist rege, aber 8-mal so schnell und mit ziemlich blöde Lyrics, wie sagt man das auf Deutsch? Wörter eigentlich. Die Texte sind total blöd und die sind kaum Also die sind fast pornografisch alle. Und naja, ich habe genug E-Mails bekommen, um euch jetzt ein kleines Stück aus diesem rumänischen Reggaeton spielen zu lassen. Wenn ihr es hört, ist es nicht so schlimm. Seid dankbar, dass ihr kein Spanisch versteht. Weil es ist wahrscheinlich das Blödste, was ich in meinem Leben gehört habe. Aber es ist schon okay. Ich mach die Lautstärke runter und ihr vielleicht könnt es auch genießen. Corazón von Chicanos. Hola queridos amigos, ascultați cel mai bun post de radio. Astăzi pentru voi prima trupă de reggaeton din România. Ei sunt sensualul Alex și romanticul Paciulo, care aduc Chicanos en mi corazón, reggaeton latino aici special pentru voi. Mamita, escúchalo. Una noche de amor, buscando el sol en mi corazón, cantando el amor con mucha pasión en mi reggaetón. Una noche de amor, buscando el sol en mi corazón, cantando el amor con mucha pasión en mi reggaetón. Oh, una noche de amor, buscando el sol en mi corazón, cantando el amor con mucha pasión de mi reggaetón. Una noche de amor, buscando el sol en mi corazón, cantando el amor con mucha pasión de mi reggaetón. Mi amor, tú me haces sentirme a mí como yo soy. Olvidar mi pasado, mami, me haces vivir. Y de nuevo tan contigo el amor me da fuerza y tanto calor. Escúchame, yo te quiero solo a ti y no lo que tú haces. Ahora yo quiero que hoy volemos libre. Una pasión fuerte por ti siento hoy yo. Tú eres mi amor, regálame tu cariño. Una noche de amor, buscando el sol de mi corazón, cantando el amor con mucha pasión de mi reggaetón. Una noche de amor, buscando el sol de mi corazón, cantando el amor con mucha pasión de mi reggaetón. Locului ușor și două aripi care să mă învețe cum aș putea să zbor. Am un suflet negru, însă tu mi-l faci curat de fiecare dată când te găsesc în pat. Am lăsat strada departe, băieții pierduți în noapte. Locul meu e acasă, lângă tine, aproape. Noi doi în cameră, un paș, o canapea. Zâmbete smulse la necaz de cara. Am uitat de mult, am trăit cuvântul vagabond din viața mea. Acum ești o principală forța mea. Una noche de amor, buscando el sol de mi corazón, cantando el amor con mucha pasión de mi reggaetón. Una noche de amor, buscando el sol de mi corazón, cantando el amor con mucha pasión de mi reggaetón. Los bandoleros y cabrones también sienten fuerte. Oh mein Gott. Das war so schlecht. Also wirklich, musikalisch ist vielleicht hochwertiger als was wir in Lateinamerika haben sogar. Aber oh, die Texte sind wirklich, wirklich peinlich. Ich wünschte mir, sie hätten es alles auf Rumänisch gesungen. Also ich werde auch die Musik im Hintergrund wechseln. Es tut mir leid, das kann ich nicht weiterhören. viel besser, viel besser. Okay, Chicanos heißen die, ja? Und es ist recht komisch. Die singen mit einer Roxana-Frau, die offensichtlich die Texte nur für das Lied gelernt hat, weil sie keine Ahnung von Spanisch hat. Außerdem, die Texte sind, als ob die von Google-Übersetzer übersetzt worden wären. Das heißt, die sind wirklich katastrophal in Grammatik, in spanischer Grammatik. Eigentlich das Beste vom Lied ist, wenn der Rumäne rapiert, da irgendwo gegen zum zweiten Drittel des Lieds. Er rapiert auf Rumänisch, da kapiere ich kein Wort, dann interessiert es mir auch nicht und es klingt viel besser als der andere, der irgendwie mexikanisch singt, obwohl er ein Texas-T-Shirt hat und aus Rumänien kommt und theoretisch aus Lateinamerika davor. Egal. Das Video, sorry, ist in unserer Webseite www.gepodcast.dk verfügbar. Da gibt es ein paar sehr, sehr schöne Frauen zu sehen. Vor allem die, die nicht singt. Aber egal, ist eigentlich in Ordnung, wenn man kein Spanisch kann. Jetzt, ich wollte heute was Merkwürdiges machen. Wir werden die Sendung ein bisschen erweitern, indem wir auch Indie-Musik aus Europa erstmals reinlassen. Ja, lateinamerikanisch war cool und alles und wir werden immer noch unser Schwerpunkt in lateinamerikanischer Musik haben, aber es ist so sektarisch, ne, irgendwie. Und ich wollte schon seit längerer Zeit langsam mit auch europäischer Indie-Musik anfangen, ging aber nicht, weil ich keine Gruppe hatte und keine Zeit, um die zu finden. Aber jetzt, als ich in Berlin war, habe ich in Potsdam eine Gruppe entdeckt, die sind recht cool. Die habe ich auch persönlich kennengelernt und mit der Sängerin gesprochen, Anja Engel heißt die. Und sie waren so nett, mir ihr Demo freizugeben, sodass ich es hier spielen kann. Die heißen Fosbury Flop. Vielleicht manche von euch kennen die schon. Die singen so eine Art Funk mit unvermeidlich viel Ska, aber langsamer Ska. Also nicht so ganz Desorden Publico, aber schon zu merken, ja. Und dabei singen zwei Menschen, ja. Der eine sieht irgendwie wie ein Asiate aus, aber hat keinen asiatischen Namen. Wie heißt der Kerl? Moment. Der heißt Sean oder Shane Christensen, ja. Und der rappt, ja. Und dabei die Anja Engel singt mit einem unglaublichen mit einer unglaublichen Stimme. Es ist wirklich schön. Sie rappt nicht. Sie singt so eher bluesmäßig. Und die Instrumenten sind auch cool. Leider, die Flöte, die im Konzert da war, ist nicht Standard bei denen, weil es hat so einen Effekt gehabt. Davon könnt ihr ein bisschen mehr erfahren, wenn ihr unsere Webseite besucht. Da haben wir auch ein Video von denen, das ich live in diesem Konzert gemacht habe. Da ist die Flöte noch zu hören. Die Videoqualität ist nicht so toll, aber die Musik ist deutlich und schön hörbar, obwohl es mit einer Digitalkamera gemacht wurde. Wir werden heute von den zwei Lieder hören. Das erste Lied heißt Repetitive Past. Das einzige, was mir von denen nicht gefällt, ist, dass sie nicht auf Deutsch singen, sondern auf Englisch. Vielleicht überzeugen wir die, in der Zukunft ein paar Lieder auch auf Deutsch zu machen. Das wäre recht cool. Aber wenn sonst, hören wir, was wir schon haben. Repetitive Past von Fosbury Flops aus Potsdam, Brandenburg. Now I'm staking a coffee shop camp. There's a camp where it's in quasi-seconds. Time fits in my ashtray. And every session's a casual connoisseur of extinguished cigarettes. I'm seeing apparitions and collections of ash smoke settling, leaving a light layer of dust. A blanket of memories stretched in moments semi-frozen, slowly posing as dance of one waiting to be forgotten. Anticipating to reawakening when who's inhaling least expects. The smoke refills life with incantations, returning dreams to the dream of living in between the time approaching and that repetitive to pass. Returning dreams to the dream of living in between the time's approach. Said the time's approach. Returning dreams to the dream of living in between. Bum-bum-ba. Time approaching that repetitive past. Speak here and now, the eye and eye, yo, he realized 10 years ago, I kissed the honors program, goodbye, university. I envied 80 dinkies in the riddle and rations, while in my college dropout high, a teacher, a guy, accepting compliments in his son, and Ted a trite, you're a catalyst, you could write, pushing indecision thrice, your plastic bag, exposing insecurities on a low ratio 12 mind, cause dad showed me 2 ways to take a look at life, focus on the issues of both dudes, or manipulate, post, pop, pop, pop, define truth, and what might be, referred to as the hype, some average speed, some cabbage and weed, advice from individuals that desperately need acceptance in their own community. Returning dreams to the dream of living in between. Sometimes my mind hovers like two lovers intertwined and ritual raised in the bed of a Hindu love goddess. Hindu love goddess in you, love. Mind lap my body at a speed that supersedes discontinued necessity, styling like Hermes with a settling stripped off a conquered ecstasy attached cybergenetically just above both feet. My ankles sang ill poems of groove. Now I calmly execute a breaststroke existing between the time approaching and that repetitive to pass. Turning dreams to the dream of living in the street. Shane Christensen, Anja Engel, Karina Piersig, Robert Zahling, Tobias Thiele und André Giese sind Phosphory Flop. choose to follow. I can choose to dwell in my depth of sorrow. But life's my responsibility, and all that comes is it meant to be. Sometimes I lose, sometimes I win. I just smile as I sit and see what life will bring. Strolling through my days, I reach, accelerate. I'm holding time's light rays in a holy cup. Essence slipping out the womb, I want to touch. A sentence dripping out of tune. Now I've touched too much, still not enough. Young soul baboon to bone a bow. True growth to show a path across the to a teacher. Rose with soul, the codes unfold anew, revealing hidden messages to bless these kids. Cracker Jack, co-breaker, wide awake, her eyes seem to shake, think she's too young, afraid. Flossbury Flop. Direkt aus Potsdam. Und das einzige Blöde ist, die haben sich jetzt vorgenommen, 6 Monate Pause zu nehmen. Ich glaube, ein paar der Leute, die da spielen oder singen, gehen nach Asien für 6 Monate oder machen andere Projekte und so weiter. Und da, wo ich war, war technisch gesehen das letzte Konzert von denen. Ich glaube, gleich danach haben sie noch einen gemacht, aber das war ein bisschen improvisiert, nehme ich an. Ah, ich kann nur warten, dass sie wieder zurückkommen und endlich was Neues spielen. Es wäre recht cool, was Neues von denen zu haben. Ich habe einige Lieder, ich glaube insgesamt 5 oder 6 Lieder von denen. Sie haben eine ziemlich coole Webseite, flossburyflop.de. Ich stelle euch einen Link in unserer Webseite www.gepodcast.dk. Da könnt ihr ihre ganze Lieder vom Demo hören und auch sogar runterladen. Also, wir sind jetzt beim Ende und ich hoffe, wir haben alle Spaß gehabt mit dieser neuen Musik. Ich will von euch hören, was ihr von dieser Erweiterung des Projekts denkt. Unser E-Mail ist gepodcast@gmail.com. Fragen oder Kommentare immer gerne dahin schicken. Also gut, nicht weggehen, jetzt kommt noch die Musik. Aber erstmals muss ich mich verabschieden. Also Leute, das war unsere Show für heute. Vielen Dank, dass ihr bei uns heute podcastet. Fragen oder Kommentare gerne zu gepodcast@gmail.com. E-Mails von Produzenten und Labels sind auch immer willkommen. Mehr Info findet ihr im Blog von Show www.gepodcast.dk. Aber da bleiben noch 15 Minuten toller Musik, kommen gleich noch. Es wird der Gepodcast mit deinem Quasi-Moderator Paul Alvarez Lüblich. Ihr sabt, portanse mal, pásenla bien. Ciao! Und jetzt Gepodcast Triple Play. Drei Lieder, nur Musik, kein Quatschen. Aus unserer Sendung 24, Iguanamanga aus Guatemala spielt Detrás de las Montañas. Nur im Gepodcast. Sentado aquí, no puedo respirar. Todo tu recuerdo me domina. Y en la distancia te puedo imaginar, tratando de entender mi fría y dura realidad. Oh, detrás de las montañas estás. Me siento un poco débil sobre la orilla del mar. Y sabes que no me importa cuánto te tenga que esperar. Yo quiero volar y quiero mirarte de frente otra vez. Y aunque me cueste bajo la lluvia, sé que we'll be right back. cada vez que yo me voy, cada vez, cada vez que yo me voy. Sendung Nummer 23, Raga de Mente, spielt Quero Ver Suar, direkt aus Brasilien. Yeah, Raga de Mente, what man, yeah, ha ha, bim, bim, bim, what? Essa batida quero ver suar, vira menina rebolar. Agora é hora de balançar, sem parar que é pra bombar. Sinta a batida, menina, nunca se esquiva. Quando ouvir minhas mal balance, sempre sua bundinha linda. Pague aqui, aqui se faz, cuidado com Satanás. Então escute meu rapaz, prega a paz. Seres anormais, a violência traz uma bomba de gás, escute o raiz. Não preciso de capataz, cuspo nos irracionais. Já quem faz a minha mente é mais sagaz. Respeite sempre seus pais, é assim que reina a paz. A tristeza agora sai e não volta mais. Vem seguindo minha rima na batida que domina. Quando invade a pista, alegria fica mais pra cima. Balance sempre na ginga, vem e não vacila. Canaxa ativa, vai subir serotonina. Quero sentir o seu calor, vamos semear somente amor. Esqueça todo o seu rancor, chega de dor na paz eu vou. Não te emine pela cor, todos temos o mesmo valor. Para de assumir calor, perdoe quem te machucou. Nessa vibe agora eu vou, vem agora quem gostou. Vou beijar o meu amor, sei que vou. Vem seguindo minha rima na batida que domina. Quando invade a pista alegria fica mais pra cima. Balança na ginga agora, vem e não vacila. Canapsa ativa, vai subir serotonina. Quero sentir o seu calor, vamos semear somente amor. Esqueça todo o seu rancor, chega de dona, mas eu vou. Não te mene pela cor, todos temos o mesmo valor. Para de assumir colo, pegou e quem te machucou. Seres anormais, a violência traz uma bomba de gás, escute o raiz. Seres anormais, a violência traz uma bomba de gás, escute o raiz. Seres anormais, a violência traz uma bomba de gás, escute o raiz. Seres anormais, a violência traz uma bomba de gás, escute o raiz. Seres anormais, a violência traz uma bomba de gás, escute o raiz. Pague aqui, aqui se faz, cuidado com Satanás. Então escute meu rapaz, pregue a paz. Não preciso de capataz, cuspo nos irracionais. Já quem faz a minha mente ser sagaz. Respeite sempre seus pais, é assim que reina a paz. A tristeza agora sai e não volta mais. Pague aqui, aqui se faz, cuidado com Satanás. Então escute meu rapaz, pregue a paz. Não preciso de capataz, cuspo nos irracionais. Já quem faz a minha mente ser mais sagaz. Respeite sempre seus pais, é assim que reina a paz. A tristeza agora sai e não volta mais. Respeite sempre seus pais, é assim que reina a paz. A tristeza agora sai e não volta mais. Nessa batida quero ver suar, vem menina rebolar. Agora é hora de balançar, sem parar que é pra bombar. Nessa batida quero ver suar, vem menina rebolar. Agora é hora de balançar, sem parar que é pra bombar. What a man, what a man. Ah, Raga de Mente. Sinta a batida, menina, nunca se esquiva. Sinta a batida, menina, nunca se esquiva. Die Venezolaner von Underflow spielen Candela aus der Sendung Nummer 13. Al bote, que lo que traigo es candela. Bueno, que Vamos a encender la llama a nuestra fogata. Mientras que el viento solapa, yo no quiero llanto. No griten auxilio, que les lanzo flow a domicilio. Hey mami, entonces dale play, que te espero en esta. Hey, con par de botellas en mano, so we can celebrate, so so. Que lo que pasa aquí en Caracas, White MC Reality Flow, dándote la ñapa. Destapa un poquito más de música nueva. Flow, formando la guarandiga, que entre cumbia y salsa brava, yo la pasamos de virga. Se vente y aguante el galope. Lo que traigo es candela, prende la parranda y vámonos pa'l monte. Ya que vengo un descendido, que pa' coser de guarapos y papelón derretido, vengo cantando lo mío, caracha. Es el psicoma quebrando la cancha, muchacha. Dale al ritmo de la trova, que yo lo combino con son de la loma y el guanabacoa. Que quede claro que este es el psicoma, destapando la chapa, yo fue de broma. Aguante el trote que vengo en mi zona. Vámonos pa'l monte, que lo que traigo es candela. Vámonos pa'l monte, que lo que traigo es candela. Vámonos pa'l monte, que lo que traigo es candela. Fuego que me quema. Vámonos pa'l monte, que lo que traigo es candela. Y el alma me pide. Yo, mira cómo suena, que tanta melodía pone a mover a la faena. Mi flow te envenena, mulata. Vámonos pa'l monte, mami, aguanta la resaca. Yo, mami, tranquila y ponte las pilas, que con el under se ve que vacila. Por eso es que hip hop under flow te aniquila. No se pasa el tequila. La garra, toma, la deja, la garra, toma, la deja, la chica. Hey, yo, esto está lleno de mami rica. Ahora ese loco. La garra, le meto a loco. Si quiere la chica, no se me toco. Y sal de tus cabales, que aquí no existen modales. Pa' así perder los estribos. Porque si es elegante y no es ofensivo. Porque si tiene flow, va a darle a tus oídos. Ya sé mi estilo, mulata, muévete duro, mi gata. Pa' que tu traje mi music, con la cassette es barata. Hey papa, este es la music latina de Caracas. Hace solo el flow que en el ambiente se destaca. Métele a la guarapa, mami, de esta para chapa, ok, dale. Vámonos pa'l monte, que traigo es candela. Esto es hombre flow, este es de Venezuela. Vámonos pa'l monte, que nadie se frene. Esto es hombre flow, pa' que tu oído suene. Vámonos pa'l monte, que traigo es candela. Vámonos pa'l monte, que lo que traigo es candela. Vámonos pa'l monte, que lo que traigo es candela. Bueno, que me quede. Vámonos pa'l monte, que lo que traigo es candela. Die beste Musik aus der ganzen Welt. www.gepodcast.tk